Pfanne fliegt um, zieht froh hinaus und fliegt ihm Pfann, Pfann, Pfann von Haus zu Haus. Der Pfanne fliegt um, zieht froh hinaus und fliegt ihm Pfann, Pfann, Pfann von Haus zu Haus. Da kam er vor ein feines Haus, ne Mamsell, die schaut heraus. Da kam er vor ein feines Haus, ne Mamsell, die schaut heraus. Herr Pfannenflieger, komm schnell herein, hier wird wohl was zu fliegen sein. Herr Pfannenflieger, komm schnell herein, hier wird wohl was zu fliegen sein. Der Pfannenflieger recht versteht, der hat sein täglich Brot. Und wer zu hübschem Mädchen geht, der leidet keine Not. Der Pfannenflieger zieht seinen Hut. Ade, ade, Mamsell, er fliegt bei Jut. Der Pfannenflieger zieht seinen Hut. Ade, ade, Mamsell, er fliegt bei Jut.